XXL Club Night Spezial. Heute live aus dem Hafentunnel hier in Frankfurt. Die Phase 2. Und zwar hatten wir bisher der dritte Raum live, dann Marco Carola. Das war eben Marco Carola, wie gesagt. Und jetzt kommt einer, der nennt sich auch manchmal Wink, Winks oder so ähnlich. Josh Wink. Und später haben wir noch Pascal Feus, BDJ Live, Sven Veit, Adam Beyer und Umek. Also, weiter geht's. Viel Spaß. God, did you hear me? Not a devil got them all, God. God, God's house. I need 100 people to write me this week. Consider a love offering of $50 or more. Let God use you this week for His glory. Let us beautify the house of God together. I am excited about the house of God. I am excited, and I believe that it's time that all of us fall in love with the house of God. Oh, we love our own houses, but it's time to fall in love with God's house, to fall in love with doing something for the house of God. I need at least 100 of you listening now to write me and send $50 or more this week for the ministry itself, for the work of God, for the beautification of the house of God. And when you send something for God's house, God's going to put a miracle in your house. God. 3. Thank you. I'm gonna go to the bathroom.

XXL Club Night Spezial live aus dem Hafentunnel, die Phase 2 heute hier in Frankfurt. Wir hatten gehört, dritter Raum live, Marco Carola, das ist momentan Josh Wink und danach kommt einer, den habe ich jetzt hier neben mir stehen, Pascal Feus. Hi. Hallo mein Guter. Erzähl Pascal, wie geht's dir, was hast du vor, was spielst du, was hast du zum Tunnel? So viele Fragen auf einmal, warte mal kurz, ordnen, ja, also... was habe ich vor? Auf jeden Fall erstmal aufzulegen. Den Sound, ich werde wohl versuchen, nahtlos an den Menschen anzuschließen, aufzulegen, wie der Herr Wink. Das ist ja der Hammer, was er da abzieht, das ist der Mörderknaller. Und ja, was soll ich sagen, Hafentunnel, mein lieber Mann, da geht's ab wie Schmitz Katz und warm ist es. Bist du mal durchgegangen? Ja, ich hab's noch nicht ganz versucht. Also, ich würde es mal tun, guck dir das mal an, es sieht super schön aus. Ich werde es auf jeden Fall noch tun, aber ich muss erst mal gucken, weil mich ordnen, ich bin noch ein bisschen nervös, geht ja gleich los und... Du und nervös? Ja, was denkst du denn? Dann geh los, ei. Ja, Mensch, das ist Frankfurt, das ist Heimat, da müssen wir das Beste liefern, also ich werde mich tierisch anstrengen. Also, Leute, habt's gehört, kommt vorbei, hier zum Hafentunnel nach Frankfurt, ist noch genügend Karten da an der Kasse, also, los geht's. Es geht weiter mit Josh Wink und danach, ihr habt's gehört, Pascal Feus. Tschö, mein Lieber.